Täglich, ja stündlich, regen sich in unserer Republik Millionen Hände. Arbeiten und lernen die Werktätigen mit Fleiß, Disziplin und Energie. Kämpfen sie um die tägliche Planerfüllung. Sie tun es in der Gewissheit, dass die bessere Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen nicht Punkt 2, 3 oder 4, sondern Punkt 1 unserer Wirtschaftstätigkeit sind. Sie wissen, wenn wir heute und morgen besser arbeiten, als wir gestern gearbeitet haben, dann werden wir heute besser als gestern und morgen besser als heute leben. Die Politik unserer Partei kennt nur ein Ziel: alles zu tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Das ist der Sinn des Sozialismus. Dafür arbeiten und kämpfen wir. Dieses Ziel unserer täglichen Arbeit und Anstrengungen ist in der vom 8. Parteitag beschlossenen Hauptaufgabe festgelegt. Es heißt, wir wollen das materielle und kulturelle Lebensniveau des Volkes weiter erhöhen. Und der Weg dahin? Es gibt keinen anderen Weg zu wachsendem Wohlstand als verantwortungsbewusste, angestrengte, gewissenhafte, gute und ergebnisreiche Arbeit. Er beinhaltet ein hohes Entwicklungstempo der sozialistischen Produktion, die Erhöhung der Effektivität, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Bei der Formulierung der Hauptaufgabe ließ sich unsere Partei von den Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus leiten. Denn sie begründeten, jede wissenschaftliche Zielstellung und die Wahl der Mittel dafür verlangt die Beherrschung der objektiven Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des Denkens. Friedrich Engels schrieb in seinem Buch Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft: Die Tatsache, dass unser subjektives Denken und die objektive Welt denselben Gesetzen unterworfen sind, und daher auch beide in ihren Resultaten sich schließlich nicht widersprechen, sondern übereinstimmen müssen, beherrscht absolut unser gesamtes theoretisches Denken. Jeder weiß heute, aus Industriebetrieben, aus dem Verkehrswesen, aus der Landwirtschaft und aus den Wohnungen ist der Elektromotor nicht mehr wegzudenken. Auch er ist das Ergebnis des Erkennens und der Ausnutzung eines wichtigen Naturgesetzes, das heute jeder Schüler kennt. Es lautet: ungleichnamige Pole ziehen sich an, gleichnamige Pole stoßen sich ab. Dieses Naturgesetz wirkt wie alle anderen unabhängig davon, ob der Mensch es will oder nicht, oder, wie wir auch sagen, mit Notwendigkeit. Schon bevor der Mensch von diesem Naturgesetz wusste, vollzog sich dieser von ihm ausgelöste Vorgang so und nicht anders. Wie alle Gesetze der Natur existiert auch dieses objektiv, das heißt unabhängig von unserem Denken und Willen. Es wurde nicht vom Menschen erfunden, sondern von ihm entdeckt. Doch nicht nur in der Natur, auch in der Gesellschaft vollzieht sich die Entwicklung gesetzmäßig. Die Entwicklungsgesetze der Wirtschaft, der Ökonomie, mit einigen von ihnen wollen wir uns im Rahmen dieses Vortrages beschäftigen, wirken ebenso wie die Gesetze der Natur unabhängig vom Willen, vom Bewusstsein und von den Absichten des Menschen. Das heißt, die ökonomischen Gesetze haben mit den Naturgesetzen den objektiven Charakter gemeinsam und bringen grundsätzliche, mit Notwendigkeit wiederkehrende, allgemeingültige Zusammenhänge in der Wirtschaft zum Ausdruck. Im täglichen Leben sind uns solche Zusammenhänge längst geläufig. Wir können nur das verbrauchen, was wir selbst erarbeiten. Meine Hand für mein Produkt. Man kann die Mark nur einmal ausgeben. Für gute Arbeit gutes Geld. Neue Technik, neue Normen. Keiner darf auf Kosten anderer leben. Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Welcher Gesetzmäßigkeit entspricht nun die Hauptaufgabe des 8. Parteitages? Sie entspricht vor allem dem ökonomischen Grundgesetz des Sozialismus, das verlangt, die wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse des Volkes durch ununterbrochene Entwicklung und Vervollkommnung der gesellschaftlichen Produktion immer besser zu befriedigen. Um ein Bild zu gebrauchen: Das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus ist wie eine Medaille mit zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören und eine dialektische Einheit bilden. Auf der einen Seite sehen wir, wofür produziert wird, was das Ziel der Produktion im Sozialismus ist. Auf der anderen Seite steht, wie zu produzieren ist, um das Ziel zu erreichen, welche Wege wir dazu einschlagen und welcher Mittel und Methoden wir uns dabei bedienen müssen. Manchmal begegnet man der Meinung, es sei übertrieben, einen so einfachen, für jeden sichtbaren ökonomischen Zusammenhang in den Rang eines objektiven Gesetzes zu erheben. Das ist jedoch eine oberflächliche Betrachtungsweise, weil die Ziele des Wirtschaftens eben nicht durch die subjektiven Vorstellungen und Wünsche der Menschen, sondern in erster Linie von den gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt werden. So ist im Kapitalismus die Jagd nach dem Profit der Inhalt des ökonomischen Grundgesetzes. Dort beutet auf der Basis des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln eine kleine parasitäre Schicht Millionen Werktätige aus. Das kommt unter anderem in der Tatsache zum Ausdruck, dass in der BRD nur 1,7% der Haushalte 74% der Produktionsmittel und nur 0,8% der Haushalte 90% des gesamten Privatbesitzes an Aktien auf sich vereinigen. Der Mensch ist im Kapitalismus Objekt der Profitschinderei. 1950 hatten in der BRD die Arbeiter und Angestellten an 100 D-Mark Nationaleinkommen einen Anteil von 36,8, die kleinen Warenproduzenten von 18,9 und die Kapitalisten von 44,3 D-Mark. 1968 war der Anteil der Arbeiter und Angestellten an 100 D-Mark Nationaleinkommen auf 24,4 und der kleinen Warenproduzenten auf 14,0 D-Mark zurückgegangen, während die Kapitalisten davon 61,9 D-Mark auf ihre Konten verbuchten. Das heißt, die Werktätigen erhalten in der BRD immer weniger vom Nationaleinkommen und die Kapitalisten immer mehr. Das entspricht dem ökonomischen Grundgesetz des Kapitalismus. Im Sozialismus hingegen ist die Wohlfahrt der Arbeiterklasse, der Klasse der Genossenschaftsbauern, der sozialistischen Intelligenz und der anderen Werktätigen das höchste Ziel. In Übereinstimmung damit wurden bei uns in einem gemeinsamen Beschluss der 5. Tagung des ZK der SED, des Bundesvorstandes des FDGB und des Ministerrates der DDR neue Maßnahmen zur Verwirklichung des sozialpolitischen Programms des 8. Parteitages beschlossen. Für 3,4 Millionen Bürger die Renten und die Sozialfürsorge erhöhen. Das Leben der berufstätigen Mütter weiter zu erleichtern und die jungen Ehen zu fördern. Die Mieten für Neubauwohnungen zu senken und dadurch in ein besseres Verhältnis zum Einkommen der Arbeiter, Angestellten und Genossenschaftsbauern zu bringen. Aber Erfolge fallen uns nicht in den Schoß, sondern setzen fleißige Arbeit voraus. Das war so und das wird auch künftig so sein. Nur was wir erarbeiten, können wir verbrauchen. Das wissen die Arbeiter und Werktätigen unserer Republik und entwickeln neue Initiativen im sozialistischen Wettbewerb. So die Ilsenburger Walzwerker und viele andere Werktätige. Überall stellen sie ernsthafte Überlegungen an. Wie kann der Plan maximal erfüllt und die Qualität der Erzeugnisse verbessert werden? Was ist zu tun, um die für den Export bestimmten Erzeugnisse fristgemäß auszuliefern? Wie erreichen wir eine bessere Zulieferproduktion? Wie ist die Arbeitsproduktivität zu steigern und wie sind ökonomische Reserven durch die sozialistische Rationalisierung und das kollektive Neurerwesen zu erschließen? Wie wird die Bewegung sozialistisch arbeiten und leben weiter gefördert und dazu beigetragen, sozialistische Persönlichkeiten herauszubilden? Bei allen diesen Überlegungen und dem Streben nach einem hohen Schrittmaß in der Entwicklung der sozialistischen Produktion werden die Werktätigen mit den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus konfrontiert. Dabei handelt es sich vor allem um das Gesetz der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft, das Gesetz der Ökonomie der Zeit, das Gesetz der stetigen Steigerung der Arbeitsproduktivität, das Gesetz der Verteilung nach der Leistung, das Wertgesetz. Mit diesen Gesetzen wollen wir uns jetzt vertraut machen und dabei auf die Frage antworten, in welchem Zusammenhang Sie mit der Hauptaufgabe des 8. Parteitages stehen und was Sie mit unserer täglichen Arbeit zu tun haben. Eine der wichtigen Aufgaben besteht darin, die industrielle Warenproduktion beträchtlich, und zwar 1975 gegenüber 1970, auf 134 bis 136% zu erhöhen. Mit anderen Worten, die Industrie wird 1975 in nicht mehr ganz 9 Monaten so viel produzieren wie 1970 in einem ganzen Jahr. Jeder wird selbst ermessen können, dass die industrielle Entwicklung in einem solchen Umfang mehr Elektroenergie erfordert. Hinzu kommt noch der Elektroenergiebedarf der Haushalte, der sich im Zeitraum bis 1975 jährlich um etwa 8% erhöht. Im Interesse einer ausgewogenen, harmonischen Entwicklung der Industrie und auch der anderen Wirtschaftszweige sowie entsprechend dem Bedarf der Haushalte sieht der 5-Jahr-Plan vor, die Elektroenergieerzeugung von 67,7 Milliarden Kilowattstunden auf 88 bis 90 Milliarden Kilowattstunden im Jahre 1975 zu steigern. Für die Deckung dieses Energiebedarfs sind Kraftwerkskapazitäten im Umfang von 2000 Megawatt nötig. Das ist so viel wie die Leistungen unserer zurzeit größten Kraftwerke Lübbenau und Vetschau zusammengenommen. Das erfordert bis 1975 mehr als 30% der für unsere Industrie bestimmten Investitionen in der Kohle- und Energieproduktion einzusetzen. Dadurch wollen wir in diesen 5 Jahren mit maßgeblicher sowjetischer Hilfe neue Kraftwerksleistungen schaffen, die der gesamten Kapazität der DDR von 1957 entsprechen. Mit diesen konkreten Maßnahmen werden wir planmäßig und Schritt für Schritt das richtige Verhältnis oder, wie die Ökonomen sagen, richtige Proportionen zwischen der Erzeugung von Elektroenergie und dem Bedarf der Wirtschaft sowie der Haushalte herstellen. Um den steigenden Bedarf der Bevölkerung durch die eigene landwirtschaftliche Produktion zu befriedigen, müssen die Genossenschaftsbauern und die Arbeiter der volkseigenen Güter täglich 30.000 Schweine, 4.700 Rinder, 180.000 Dezitonnen Milch, 220.000 Stück Geflügel und 9 Millionen Stück Eier für die Versorgung der Bevölkerung bereitstellen. Auf ein anderes Problem sei noch hingewiesen. In den letzten 6 Jahren schieden aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozess 145.800 Menschen aus. Sie gingen in andere Zweige der Volkswirtschaft. Dieser Rückgang von Arbeitskräften in der Landwirtschaft kann nur durch eine höhere Mechanisierung und den schrittweisen Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege der Kooperation ausgeglichen werden. Im Interesse der planmäßigen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft sieht der 5-Jahr-Plan die Bereitstellung von 35.000 bis 45.000 Traktoren verschiedener Typen, 10.000 bis 14.000 Lkw verschiedener Typen sowie 4.200 bis 4.400 Mähdreschern vor. Der Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden in der Landwirtschaft, das bekräftigen die angeführten Zahlen, ist somit nicht nur eine Sache der Landwirtschaft, sondern ebenso der Industrie und anderer Zweige der Volkswirtschaft. So schließt sich der Kreis. Und die einzelnen Stationen dieses volkswirtschaftlichen Kreislaufs sollen nicht allein vorausschauend aufeinander abgestimmt, miteinander verflochten sein, sondern sie dürfen auch nicht durch ein Zurückbleiben der Zulieferproduktion hinter der Finalproduktion behindert werden. Wenn wir also in den Jahren 1971 und 1972 die Zulieferindustrien planmäßig stärker als die Endproduktion entwickelt haben, so diente dies der Herstellung der notwendigen Proportionen. Stets geht es also bei der richtigen Ausnutzung des Gesetzes der planmäßig proportionalen Entwicklung um einen höchstmöglichen Nutzen, den wir in der Volkswirtschaft erreichen und der uns den höheren Lebensstandard ermöglichen soll. Der gleiche Grundgedanke lässt sich aus einem weiteren sehr wichtigen ökonomischen Gesetz ableiten, dem Gesetz der Ökonomie der Zeit. Karl Marx verdanken wir die Erkenntnis, dass sich die gesamte Ökonomie auf den Faktor Zeit zurückführen lässt. Tatsächlich steckt in jedem wirtschaftlichen Vorgang und in jedem ökonomischen Ergebnis ein Stück Zeit, ja eine ganze Kette von Minuten und Stunden. Ungenutzte Zeit ist unwiederbringlich verloren. Deshalb ist es so wichtig, die Arbeitszeit voll auszunutzen und mit Material, in dem wiederum Arbeitszeit steckt, sparsam umzugehen. Das erfordert von uns das Gesetz der Ökonomie der Zeit. In der DDR gibt es 7¾ Millionen Werktätige. Wenn jeder Werktätige sich nur einmal im Monat den scheinbar kleinen Luxus leistet, während der Arbeitszeit eine Viertelstunde alle fünfe gerade sein zu lassen, sodass er sein Geld völlig umsonst bekommt, dann kostet uns dieser Luxus im Jahr etwa 100 Millionen Mark. Das heißt, es entsteht Kaufkraft in Höhe von 100 Millionen Mark, aber die dafür notwendige volkswirtschaftliche Leistung fehlt. Gehen wir davon aus, dass gegenwärtig der Materialverbrauch mehr als 50% des Wertes unseres gesellschaftlichen Gesamtproduktes umfasst, so zeigt das, welche enormen Möglichkeiten in der Materialökonomie liegen, also im sparsamen Umgehen mit der aufgewendeten Zeit, die in jedem Material stecken. Die folgenden Zahlen, die zeigen, welche Werte in der metallverarbeitenden Industrie aus einer Tonne Walzstahl erzeugt werden, erhärten das eben Gesagte. 1965 waren es Waren im Wert von 12.000 Mark, 1970 im Wert von 14.000 Mark und 1975 werden es 16.000 Mark sein. Senken wir den Materialverbrauch in unserer Wirtschaft jährlich um 1%, so bedeutet dies eine Erhöhung des Nationaleinkommens um 1,5 bis 2 Milliarden Mark jährlich. Anders gesagt, jeder Bürger der DDR würde dadurch um 100 Mark reicher. Zeit ist demnach mehr als Geld. Zeitgewinn in der produktiven Arbeit oder sparsamer Umgang mit dem Material bedeutet mehr Möglichkeiten für unseren Lebensstandard und größere Wirtschaftskraft der DDR. Zeitgewinn ist ein Faktor im Klassenkampf mit dem Imperialismus. Ein enger Zusammenhang dazu besteht zum Gesetz der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität. Wie das DIA aussagt, steigt die Industrieproduktion in den nächsten Jahren weiter steil an. Im Gegensatz dazu gibt es nur wenig mehr Arbeiter und Angestellte. In absoluten Zahlen ausgedrückt haben wir folgendes Bild. Entsprechend dem 5-Jahr-Plan soll die industrielle Warenproduktion von 164 Milliarden Mark im Jahre 1970 auf 220 Milliarden Mark im Jahre 1975 steigen. Das heißt, es sollen am Ende des 5-Jahr-Plan-Zeitraumes in jeder einzelnen Woche für über 1 Milliarde Mark mehr Waren erzeugt werden als zu Beginn des 5-Jahr-Planes. Wollten wir diese geplante industrielle Warenproduktion mit der gleichen Arbeitsproduktivität wie 1970 erreichen, so wären dafür fast 2 Millionen Arbeitskräfte zusätzlich notwendig. Eine solche Zahl von Arbeitskräften, das weiß jeder, steht uns nicht zur Verfügung. Der Volksmund gebraucht dafür die Worte, keine Leute, keine Leute. Weil dem so ist, müssen wir die höhere industrielle Warenproduktion mit einer Einsparung der lebendigen Arbeit von 1,8 Millionen Menschen erreichen. Anders ausgedrückt heißt das, den Aufwand der Produktion von Waren im Werte von 1000 Mark im Jahre 1975 auf 16 Stunden zu reduzieren. 1970 waren dafür 22 Stunden und 1965 sogar 31 Arbeitsstunden erforderlich. Das ist nur möglich durch eine stete Steigerung der Arbeitsproduktivität. Ebenso wie in der Industrie ist es auch in der Landwirtschaft unumgänglich, die Arbeitsproduktivität zu steigern, wenn die hohen Ziele des 5-Jahr-Plans erreicht werden sollen, zumal hier in den nächsten Jahren ein weiterer Rückgang an Arbeitskräften zu verzeichnen sein wird. Diese Entwicklung kann nur durch eine höhere Mechanisierung, durch den zunehmenden Einsatz modernerer Maschinensysteme und Produktionsverfahren entgegengewirkt werden. Vergegenwärtigen wir uns etwas genauer die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft. Im einzelbäuerlichen Betrieb benötigen wir für die Produktion einer Dezitonne Getreide 6 bis 7 Arbeitskräftestunden, in den 60er Jahren im Durchschnitt 2 bis 3 Arbeitskräftestunden und in den 70er Jahren werden wir auf der Basis hochleistungsfähiger Traktoren K700, ZT300, MTS-52, des Mähdreschers E-512, Agrarflugzeuge und anderer Technik sowie moderner Technologien dazu nur noch 20 bis 35 Minuten benötigen. Aus den genannten Beispielen erkennen wir, die Arbeitsproduktivität steigt, wenn für die gleiche Menge an Erzeugnissen weniger Arbeit als zuvor aufgewendet wird oder mit dem gleichen Arbeitsaufwand mehr und bessere Erzeugnisse hergestellt werden. Das gilt sinngemäß für alle Arbeiten in unserer sozialistischen Gesellschaft. Was sind nun die wichtigsten Wege, die wir beschreiten müssen, um dem Gesetz der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe zu entsprechen? Die wichtigsten Wege dazu sind die Intensivierung der Produktion, die sozialistische Rationalisierung, die Anwendung der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik, die volle Auslastung der Grundfonds, das heißt der Anlagen, Maschinen, Ausrüstungen und Gebäude, die sparsamste Verwendung von Material bzw. eine gute Materialökonomie, die Herstellung aller Erzeugnisse in einer guten Qualität und der sozialistische Wettbewerb. Der jährliche Aufwand für die Instandhaltung der Grundmittel in der DDR beträgt etwa 17 Milliarden Mark. 670.000 Arbeiter sind in der Instandhaltung tätig. Wenn zuverlässige Maschinen und Anlagen eingesetzt, sowie die Bedienung und Wartung der Maschinen und Anlagen verbessert werden, könnten die Kosten der Produktion wesentlich gesenkt und etwa 200.000 mit Reparaturen beschäftigte Arbeiter für andere wichtige Tätigkeiten eingesetzt werden. Diese Zahl entspricht übrigens beinahe den 210.000 Werktätigen, die in der gesamten Industrie des Bezirks Erfurt beschäftigt sind. Der Anteil der Materialkosten an den Gesamtkosten der Industrieproduktion unserer Republik beträgt rund 70%. Dabei werden pro Tag von einem Produktionsarbeiter bis zu 500 Mark Material verbraucht. Ein Konstrukteur oder Technologe aber entscheidet am Tag über Materialkosten bis zu etwa 5000 Mark, also bis zum zehnfachen Betrag. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir in jedem Betrieb die Materialökonomie bereits am Anfang des gesamten Reproduktionsprozesses untersuchen. Was dabei drin ist, mögen zwei Beispiele zeigen. Im Jahre 1970 ist der Verbrauch von Walzstahl in der DDR schneller als die Produktion der metallverarbeitenden Industrie gestiegen. Eine Entwicklung also, die den Notwendigkeiten der Materialökonomie widersprach. Im folgenden Jahr, 1971, veränderte sich dieses Verhältnis wieder zugunsten der Maschinenbauproduktion, die stärker als der Stahlverbrauch stieg. Die Sparsamkeit beim Einsatz dieses Materials wurde größer geschrieben. Dadurch wurden 1971 in der DDR 74.000 Tonnen Walzstahl eingespart. Das entspricht dem Jahresverbrauch der beiden Magdeburger Kombinate Armaturenwerke Karl Marx und Schwermaschinenbau Ernst Hellmann. Die Ursache? Es gelang, die Arbeit mit Materialverbrauchsnormen auf dem Gebiet des Walzstahleinsatzes zu verbessern. Im Leipziger Kirow-Werk ist ein neuer Eisenbahndrehkran entwickelt und produziert worden. Mithilfe einer im Hennigsdorfer Stahlinstitut entwickelten neuen Stahlsorte und neuen Konstruktionslösungen entstand der Krantyp EDK 2000. Er hebt das doppelte Gewicht wie sein Vorgänger EDK 1000, nämlich 250 Tonnen. Aber der neue, doppelt so leistungsfähige Kran hat das Gewicht seines Vorgängers von etwa 160 Tonnen behalten. Das ist höhere Arbeitsproduktivität. Und hier sehen wir auch, wie durch den Einsatz der Wissenschaft dieses Ergebnis ganz wesentlich herbeigeführt worden ist. Im sozialistischen Wettbewerb die Leistungen steigern, die Arbeitsproduktivität erhöhen. Damit schaffen wir die wichtigste Voraussetzung für ein höheres Lebensniveau. Denn wir können nur verbrauchen, was vorher erzeugt wurde. Dabei hilft uns eine weitere ökonomische Gesetzmäßigkeit. Es ist das Gesetz der Verteilung nach Leistung. Wohl jeder von uns kennt diesen Grundsatz des Sozialismus. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Es ist eine objektive Notwendigkeit, diesem Grundsatz Rechnung zu tragen. Es verbietet Gleichmacherei. Es spornt zu hohen Leistungen an, wenn wir es verstehen, sowohl den materiellen als auch den moralischen Anreiz richtig einzusetzen. Wer der Gesellschaft viel gibt, indem er große Werte schaffen hilft, soll von der Gesellschaft auch eine hohe Anerkennung erhalten. Deshalb hat die Partei insbesondere nach dem 8. Parteitag verstärkt darauf orientiert, die hohen Leistungen der Arbeiterklasse gebührend zu würdigen. Unser Stichwort für eine Bemerkung zum Wertgesetz. Wir wissen, dass es als ökonomisches Gesetz an die Warenproduktion gebunden ist, also an die bedarfsgerechte Produktion von Erzeugnissen mit einem hohen Gebrauchswert, die zum Verkauf bestimmt sind. Die Funktion des Wertgesetzes besteht im Sozialismus vor allem darin, den gesellschaftlich notwendigen Aufwand, also vor allem die betrieblichen Kosten, zu senken. Das führt, wie wir wissen, zu höherer Arbeitsproduktivität. Überall dort, wo die Kosten der Produktion eines Erzeugnisses, einschließlich Gemeinkosten, Verwaltungskosten, Transportkosten usw. so höher sind als im besten vergleichbaren Betrieb, muss durch Kostensenkung den Erfordernissen des Wertgesetzes entsprochen werden. Wir wollen nämlich in der gegebenen uns zur Verfügung stehenden Zeit mit dem geringstmöglichen Aufwand so viel Waren herstellen, wie es möglich ist. Das entspricht dem Grundgesetz des Sozialismus. Wo immer die Kosten der Produktion einer Ware höher sind als im besten vergleichbaren Betrieb, verschenken wir Zeit und Geld. Das war ein Blick auf die wichtigsten ökonomischen Gesetze und ihren Zusammenhang mit dem Ziel unserer Arbeit, wie es in der Hauptaufgabe des 8. Parteitages festgelegt ist. Besonders bedeutsam sollten für uns zwei Erkenntnisse sein. Diese Gesetzmäßigkeiten sind Notwendigkeiten für die tägliche Produktion, für unser Verhalten im Arbeitsprozess, und diese Notwendigkeiten sind so eng miteinander verbunden, dass wir keinem ökonomischen Gesetz ausweichen können. Sie gewissenhaft zu berücksichtigen und mit Meisterschaft zu nutzen, ist ein Schlüsselproblem des weiteren Aufbaus des Sozialismus in der DDR, ist der einzige Weg zu echten ökonomischen Erfolgen. Ausgehend von diesen Gesetzen hat der 8. Parteitag die Hauptaufgabe beschlossen. Und was dort festgelegt wurde, das wird sein, weil wir für dieses reichere Leben erfolgreich arbeiten. Mit guter und ergebnisreicher Arbeit stärken wir den Sozialismus. Schaffen wir die Voraussetzung, die Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus noch erfolgreicher führen zu können. So stark wie der Sozialismus, so stark und sicher wird der Frieden sein.